Mondsteinflug, der Serien- und Podcast, wo wir mit tollen Gästen rund um Canon, Fandom und Metathemen ziemlich viel zu labern haben. Hallo und willkommen zum Mondsteinflug, einem der beiden besten Sailor Moon Podcasts Deutschlands. Heute der zweite Teil der Miniserie Feste und Feiern in Japan, und das ist wiederum ein Teil unserer größeren Serie Japanische Kultur in Sailor Moon. Und dazu habe ich wieder Flora eingeladen. Hallo Flora. Hi. Ja, wir haben noch so viele Feste und Feiern, dass wir zwei Folgen machen müssen. Das ist sehr schön. Ja, letztes Mal haben wir eine Menge sehr große Feiertage abgehakt, und dieses Mal kommen einige, die ein paar Nummern kleiner sind, eine ganze Menge spontan gefeierter Dinge, aber auch ein großes Thema, nämlich Geburtstage. Und ich hatte nur zwei, aber du hast auch noch. Ich habe vor allem natürlich Usagi und Shibiusaks diverse Geburtstage, die alle relativ katastrophal verlaufen in meiner Erinnerung. Ja, das stimmt. Es gibt generell, Feste feiern ist bei denen ja normal, egal wo wir haben. Da ist ja auch gerade im Anime, sind eigentlich alle Feste irgendwie verbunden mit irgendeiner Karte. Ja, weil wir immer den Yoma des Tages brauchen. Genau. Der dann das Ding sprengt. Aber ich muss sagen, es gibt diese kleinen, nebenher gefeierten Dinge, die laufen tatsächlich manchmal einfach nur als geben der Episode manchmal nur Farbe. Da haben wir einiges in PGSM zum Beispiel, wo spontan einfach mal kurz eine 5-Minuten-Montage gebracht wird von einer Party, die spontan gefeiert wird, die dann nichts Thema der Episode ist. Aber für die das Thema der kompletten Episode sind, da haben wir einige. Und das ist immer katastrophal. Ja. In der dritten Staffel, ich würde gerne mit Usagis Geburtstag anfangen, es gibt einen kompletten Zweiteiler darüber, wie katastrophal ihr Geburtstag ist. Ja. Einer meiner Lieblingsfolgen, tatsächlich. Ich finde die total super. Die hat eine schöne Optik, aber das hat diese, also ich erzähl kurz. Ja, beziehungsweise Usagi eine davon hat die schöne Optik, die andere ist wieder bei meinem Ich mag in Staffel 3 eigentlich, wenn Usagi und Mamoru eine schöne Zeit haben. Und hier haben sie eben Beziehungsdrama, weil Usagi hat Geburtstag und Mamoru weiß nichts davon. Ja, sie haben aber ungefähr nur eine halbe Folge lang Beziehungsdrama, und dann sind sie natürlich wieder haben sie wieder Panik umeinander. Ja, aber das ist so. Und das Ganze mit Venus als Stand-in für. Also, in der vierten Folge geht es natürlich darum, sie hat Geburtstag, das ist natürlich, und Mamoru hat vergessen. Das ist genial, ja. Also, Venus Minako ist genial in der Folge. Aber, Usagi ist selber schuld, weil wenn du Geburtstag hast und du willst, dass die Leute dran denken und dir was schenken, dann musst du sie einladen. Dann musst du sagen, kommst du zum Kaffee? Kommst du vorbei an meinem Geburtstag? Mamoru hat's ja auch gar nicht. Und wenn du das nicht tust, auch die Leute, die deinen Geburtstag kennen, würde ich mich nicht darauf verlassen, dass die dran denken. Und vor allem würde ich auch nicht erwarten, dass ich mit Aufmerksamkeit überschüttet werde, wenn ich nicht mal einen Kuchen backe. Aber das ist natürlich, nicht überall so. Aber trotzdem, das ist so ein Konflikt durch Nicht-Konversation, weil man nicht miteinander geredet hat. Aber mich wundert auch, dass Mamoru nicht weiß, wann Shibiusa Geburtstag hat, weil die hätte an dem Tag ja auch Geburtstag. Das ist alles so, ich würde sagen, schlampig geschrieben. Ich mag es nicht. Aber total. Sonst ist eben so, Usagi macht ihm eine Riesenszene, läuft davon, heult sich bei ihren Freundinnen aus, die dann rauslocken, dass sie ihm nicht gesagt hat, wann sie Geburtstag hat. Ja. Und jedenfalls, sie versöhnen sich wieder. Es gibt ein interessantes Monster, und das Monster zerstört Usagis Brosche. Und jetzt? Nein. Nein, oder schließt sie ein Glas ein? Irgendwas Schlimmes passiert. Nein, ihre Brosche, sie verliert ihre Brosche, also sie fällt einfach hin. Aha. Kaori Knight sieht sie und nimmt sie. Kaori Knight hat sie dann, weil Kaori Knight denkt, das ist die Brosche von Sailor Moon. Ja. Und hat sie quasi ertappt. Und deswegen kommt nämlich Venus tut so, als sei sie Sailor Moon. Ja, in Sailor Moon Aufmachung mit Pferdeschwänzchen. Ja. Und das ist so lustig. Das ist klasse. Das ist auch im Musical klasse. Wir haben das nämlich auch im Musical. Es ist immer super. Ja. Weil die Mädels natürlich lassen sich das nicht entgehen und sagen, was, du glaubst, diese tollpatschige Kuh wäre Sailor Moon, diese nutzlose, ja. also sie legen da noch in Länge und Breite wie, Das machen sie ein bisschen in der Folge ja auch. Ja, aber das ist glaube nur in der Folge so, aber jedenfalls, das fand ich lustig, muss sagen, ja. Windet sich natürlich. Ja. Und ja, sie machen sich natürlich sehr über Usagi lustig hier und über. Trotzdem haben wir in der Folge ja nicht, jetzt auch wenn Mamoru den Geburtstag vergisst, in Anführungszeichen, er hat ihn ja nie gewusst in der Folge, sie ihren auch nicht, gibt es ja trotzdem eine Party, da die Mädels ihr ja vorgaukeln, sie hätten den alle vergessen und in Wirklichkeit machen sie ihr eine Überraschungsparty. Und die ist, wie viele dieser Partys, bei Rei im Hikawa-Schrein. Sie sind nämlich eigentlich zum Lernen verabredet und Usagi ist dann deprimiert, dass sie trotzdem an ihrem Geburtstag lernen soll und die Mädels das nicht abhalten. Und stattdessen gibt es dann halt dort eine Party. Was sie sehr häufig so machen mit ich glaube, klein geschmückt an Kuchen. Und den, wer hätte ahnen können, dass das bei Usagi nicht so gut ankommt, zu sagen, wir feiern dein Geburtstag nicht. Ich find's nicht schön, sowas zu machen. Es gibt... Ja. Ich habe noch nie eine Überraschungsgeburtstagsparty gesehen oder erlebt und wüsste auch nicht... Also, wenn man alt genug ist, um zu sagen, ich will nicht feiern, dann will man nicht feiern. Wenn man jung genug ist, will man feiern und dann sollte man auch. Sie hat ja aber nicht geplant, ne? Sie hat ja einfach gefragt, habt ihr spontan Zeit? Und die haben einfach alle Nein gesagt und wir sind doch verabredet. Und somit, ich habe in meinem Leben sehr viele Überraschungspartys bekommen und fand die immer toll. Und wie du selber sagst, hätte sie eine Feier haben wollen, hätte die Leute einladen sollen. Hätte sie sollen. Es ist nicht andere Leute Aufgabe, ihr eine Party zu machen. Hat dann aber eine Party bekommen und hat sich ja auch gefreut. Danach war ja alles wieder gut. Es wäre ja auch gut gewesen. So ist es ja nicht. Die haben sie einfach ein bisschen auf den Arm genommen. Ich mag die Folge sehr, tatsächlich. Also da kann ich über solche Sachen relativ hinwegsehen. Auch ja, es stimmt, es ist total unlogisch, dass sie gegenseitig ihre Geburtstage nicht wissen können. Welche Teenager-Beziehung weiß nicht, wann der Partner Geburtstag hat. Aber nichtsdestotrotz, ne? Ich erinnere mich nicht, dass sie tatsächlich hinterher eine Party hatten. Ich habe diese Folge... Sie hatten in der Folge noch eine Party. Und wie wird dann gefeiert? Sie sitzen im Hikawa um den Tisch rum, haben Kuchen und alles. Und dann fällt Usagi nämlich überhaupt auf, dass Mamoru niemals gesagt hat, wann ihr Geburtstag ist. Mhm. Und dass sie auch nicht weiß, wann der von Mamoru ist und ruft ihn an und rennt zu ihm. Mhm. Und er rennt ihr auf dem Weg entgegen und hat längst das Geschenk. Ja. Und Rei hat sie angerufen. Hat ihn angerufen. Okay, gut. Ja. Wir haben noch so ein Überraschungsteil, nämlich Chibiusas Geburtstag. Aber das ist eine Erinnerung von Chibiusa, die wurde manipuliert. Genau. Also bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so passiert ist. Weil das wurde von... Wise Men wurden ja ihre Erinnerungen Im Endeffekt glaube ich gut. Also wir sehen ja Chibiusa, wie sie ganz traurig ist und alle sagen, wir feiern Geburtstag nicht mit dir. Und dann feiern sie aber doch Geburtstag mit dir. Eher nur einen Tag später, weil die Eltern halt irgendwann auf einer Geschäftsreise ist und dann haben halt auch eine Überraschungsparty. Und das ist im Endeffekt ja natürlich genauso, wie man mit Usagi Geburtstag gefeiert hat. Nämlich ihr erst zu sagen, gab keinen Geburtstag und wir haben keine Zeit für dich heute und dann doch eine Überraschungsparty zu feiern. Und in der Episode wird das hochstilisiert zu einer lebensverändernden Krise, wo ich denke, dieses Kind ist 900 Jahre alt angeblich, muss 900 Mal schon mal gefeiert worden sein und einmal wird sie nicht gefeiert, das ist schlimm. Wie gut ist Chibiusas Gedächtnis? Also sie benimmt sich eher wie eine Original-Fünfjährige, nicht wie eine 905-Jährige. Ja, ich bin aber auch eigentlich dafür, dass sie eine Original-Fünfjährige ist. Aber trotzdem, dass ich mag das mit der 900 nicht so sehr. Ich auch nicht. Aber ich mag auch nicht, dass sie ihr nicht sagen, von vornherein sagen, sie ist zu, wenn sie so klein ist, dann wissen die anderen das, dass sie das nicht verkraftet. Und vor allem so ein dramatischer Mensch wie Chibiusa, ja, die ja wegen allem an die Decke geht, ihr nicht von Anfang an klar zu sagen, morgen feiern wir. Da hätte sie auch geschmollt ohne Ende. Bin ich mir sicher, dass sie an dem Tag selber eine Krise gehabt hätte, eine kleinere. Aber wenn sie weiß, morgen gibt's alles das. Das hätte, das wäre doch ja, also gewesen. Tatsächlich eine Überraschungsfeier für ein Kind finde ich auch fragwürdiger als die Überraschungsfeier für Usagi. Mhm. Weil, ne, da waren es Freunde unter Freunden, hier sind Schutzbefohlene mit kleinen Kindern. Ja. Somit, das ist nochmal was anderes. Aber trotzdem glaube ich total, dass die Menschen, die das mit Usagi gemacht haben, das auch mit Chibiusa machen würden. Es hat zumindest eine inhaltlich ist es Kontinuität, ja. Ja. Und tatsächlich machen sie das ja häufig so. Unsere und den Crystal Geburtstag, den wir sehen, der ist nämlich auch wieder genauso. Das ist in welcher Folge? Ich glaube, die Folge 29 ist das. Okay, das ist in der Infinity-Zeit Manga, also im dritten Arc. Und das ist zu der Zeit, als die noch nicht wissen, wer Uranus und Neptun, dass das auch Haruka und Tiro sind. Ich habe die Folge nicht gesehen, du musst erklären, was passiert. Genau. Das ist an sich eine Folge, in der Rei in einem Dojo irgendwo in den Bergen trainiert oder meditiert. In den Bergen meditiert. Sie hat Geburtstag und die Mädels kommen spontan dorthin, feiern mit ihr Geburtstag. In den Bergen gibt es dann eben Monster und Ideal hat irgendwie die Mugen-Schule komplett dort als Schulausflug und Haruka ist da und kämpft mit Makoto im Schaukampf, Kendo-Kampf. Und das ist dieselbe Folge, in der Usagi so eifersüchtig wird, als sie Mamoru und Michiro sieht. Okay. Weil da fusionieren sich jetzt Dinge, die im Original-Anime in verschiedenen Episoden stattgefunden haben. Genau. Das ist interessant. Genau. Haben wir aber auch und im Manga mit dieser Berg-Trainings-Dingens, ja. Aber eben Makoto auch, und Rei. Okay. Genau. Auch in dieser Folge sehen wir die Mädels außer Rei vorher im Crown sitzen und darüber nachdenken, morgen hat Rei Geburtstag, was machen wir? Und sie fahren alle spontan, ohne dass Rei das weiß, Rei ist total überrascht, eben in dieses Dojo, in diese, oder wo auch immer sie da ist, in den Bergen, und haben alle ihre Geschenke dabei und spielen auch dort diese Überraschungsfeier vor. Das finde ich schön, muss ich sagen, weil im Original-Anime ist es Makoto, die in die Berge fährt, weil sie wirklich ihre Ruhe haben will und wirklich, sie hat einen super Trainer gefunden, der mit ihr arbeiten will, und zwar ungestört. Und dann kommen die Mädels, weil sie es ohne Makoto nicht aushalten. Das fand ich immer schon ein bisschen aufdringlich, aber zu sagen, es ist Reis Geburtstag, ist ein sehr guter Grund hinzufahren, unangemeldet. Das ist eine Überraschung, da stehe ich dahinter, ja. Da stehst du dahinter, ja. Das ist auf jeden Fall, dort war es auch schon eine Überraschungsparty und da finde ich auch süß, da sieht man dann eben, man sieht ganz einzeln, was sie alle schenken. Dann ist klar, Casablanca, Lilien, es sind ein Teeset mit Blümchen drauf, ein Kuchen und ein Lernbuch mit den Antworten für irgendeinen Test. Okay. Schöne Man Geschenke, weiß, wer was geschenkt hat. Genau. Wer könnte das gewesen sein? aber da sieht man auch, da sitzen sie dann auch wieder rum, essen ihren Kuchen und man sieht noch eine kurze Szene, wie man sieht, wie die Mädels Karten spielen. Ah ja, auch schön. Spiele am Geburtstag, ja. Genau. Gut. Das heißt, auch da in keinen dieser Geburtstagsfeiern, auch in vielen dieser Partys sehen wir sehr selten Musik. Und das ist nachher anders, wenn wir von PGS im reden. Genau. Aber das ist im Anime wie auch im Manga, also im Manga natürlich sehen wir keine Musik, aber die sehen wir erst meistens eher wirklich gesellig zusammensitzen und auch dann öfter mal Karten spielen. Schön. Selbst in dieser Folge, in der ich erinnere mich nicht Stars an Karten im Anime. Im Original-Anime? Genau, in Stars im Anime, als Seiya bei Usagi übernachtet oder übernachten soll, weil sie alleine zu Hause ist und ist diesen, was war auch ich, irgendwie in der Nachbarschaftszeit passiert ist, deswegen bietet er sich an und dann machen sich alle Leute Sorgen, was denn sein könnte. wenn die beiden alleine sind und kommen alle. Ja, alle. Die Selbst Folge die ist Autos super. Kommen eben Ja. spontan, weil sie vorbeifahren. Und am Ende sogar eine Filmcrew, die dann natürlich das Monster der Woche stellt. Aber da sehen wir auch, wenn alle am Tisch sitzen, machen sie auch keine Musik an oder irgendwas, sie setzen sich hin und spielen gemeinsam Karten. Schön. Ja, das ist was, da erinnere ich mich nicht dran, aber das sind gute Details. Aber ja, das ist halt auch so ein kleines bisschen, ich kann mir auch vorstellen, dass, weil all diese Partys, die sie da jetzt, alle diese Geburtstagsfeiern, die sie feiern, feiern sie ja auch alle auf irgendeine Art zu Hause oder in irgendwelchen Hotelzimmern und dort normalerweise es ist ja stiller in den Apartments, die Wände sind ein bisschen dünner in Japan, dass das mit Musik machen und feiern dort einfach nicht so ganz so der Fall ist. Ja, aber in auch wenn ich sehr gerne Party schreibe. Bedeutet Party, vor allem diese spontanen Partys, laut sein und hüpfen. Ja. Vor allem bei Aussagen. Ja. Ja, aber doch auch oft zum Beispiel in dem Karaoke-Raum, oder? Ja, einmal im Karaoke-Raum. Und dort ist es ja explizit erwünscht. Ja, und in Usagis Zimmer, die haben ja keine Nachbarn über oder unter sich, die haben ja ein genau. eigenes Haus, da darf man auch laut genau. werden. Aber wir kommen noch zu den schönen kleinen Partys. Ich würde jetzt noch eine machen aus dem Original-Anime, weil es ist eigentlich keine große Party, aber sie ist groß genug. Ja, ich hätte noch einen Geburtstag. Ah, oh, was? Noch einen? Ja, dann machen wir den auf jeden Fall zuerst. Ja, nämlich Usagis 15. Geburtstag im Manga. Ah. Der wird ja auch gefeiert. Da wird tatsächlich auch explizit Usagis Geburtstag gefeiert, obwohl Chibiusa dabei ist. Und Setsuna bringt Alkohol. Ah, das ist ihr Geburtstag, die Alkoholszene, okay. Ja, richtig. Genau. Die berühmte, das wird ihnen schon nicht schaden. Und ja, da sind sie alle ganz hübsch gemacht, haben alle ganz hübsche Kleidchen an und alle auch irgendwie, ja. Wie konnte der ich das vergessen? Gefeiert, der 15. Geburtstag. Ja. Was für eine tolle Idee. Nein, ich mag eigentlich Setsuna, wenn sie ihre Ideen hat und einfach tut, was sie will und Spaß hat. Aber ich finde es ein wenig fragwürdig, finde ich das schon. Ja. Meine Kids haben mit 15 von mir noch keinen Wein auf den Tisch gestellt gekriegt. Ach doch, ich habe mit 15. Habe ich schon definitiv irgendwas getrunken. Aber trotzdem ist es, ich nehme diese Szene immer für, Japan wird ja erst mit 20 getrunken. Ja. Das ist ja, ab 20 ist ein Japan erlaubterweise, ja, gut. Ja, natürlich erlaubt. Ja. Es wird vorher getrunken, aber erlaubt ist mit 20, das heißt wesentlich später. Aber ich nehme diese Szene mit Setsuna bringt zu der 15-Jährigen Alkohol mit, weil das in Japan tatsächlich auch gar nicht so streng geahndet wird und auch gar nicht so verurteilt wird, wenn Leute, die unter 20 sind, auch mal trinken. Nehme ich immer als Beispiel dafür, dass wenn sie 18 oder 19 sind, trotzdem in 10 trinken lassen bei mir in der Fanfiction, nehme ich immer diese Szene als Entschuldigung. Ja. Ja, und man liest es auch überall, dass vorher auch schon was getrunken wird. Ja, genau. Scheint der Fall zu sein. Ja. Ah, und das ist ihr Geburtstag. Okay, schön. Und schön angezogen. Das ist ein Detail, was wir für die anderen Geburtstage nicht haben. Genau, überhaupt gar nicht. Also gerade in der Anime-Folge, Doppelfolge über Usagis Geburtstag, läuft sie in Schuluniform durch die Gegend an ihrem Geburtstag den ganzen Tag. Wir haben ganze Feste, Feierlichkeiten und Partys und Bälle, die eine komplette Episode dominieren und auch das Thema hergeben. Und da würde ich auf eine kleine erstmal eingehen, nämlich die Curry-Party. Die heißt scheinbar im Deutschen auch so, hat aber auch einen tollen japanischen Titel, nämlich Usagis elterliche Zuneigung, Fragezeichen. Eine Curry-Dreiecksbeziehung. Chibiusa geht zur Schule. Es muss die dritte Staffel sein, wo sie echt so familiäre Dinge tun. In Chibiusas Schule ist scheinbar eine... Nee, es ist nicht die dritte Staffel, es ist die zweite Staffel. Ah, okay. Es ist mitten im Breakup-Arc. Mitten im Breakup-Arc. Ah, ja, das okay. ist auch total thematisiert, genau. Ah, gut. Und jedenfalls soll sie ihre Eltern mitbringen und dann wird zusammen was gekocht, nämlich Curry. Und dann wird das auch gegessen, so in der Schule. So ein Eltern... Bastel genau, es ist ja eigentlich das Süße daran. Sie soll ihre Eltern mitbringen, Ikuko hat keine Zeit. Und Usagi wird mehr oder weniger gezwungen, weil, obwohl Usagi gezeigt wird, als ob sie überhaupt gar nicht kochen könnte, die ganze Zeit plötzlich kann sie Curry kochen. Das Einzige, was sie kann. Und, Nein, das zieht sich eigentlich auch durch, wenn sie backt, dass es immer nicht schön aussieht, aber gut schmeckt. Und das finde ich genau. eigentlich super für Usagi, Ja. weil klar, sie ist keine, die mit den Details endlos frickeln kann und endlos alles schön tunen kann, aber dass es schmeckt, ist eben wichtig. Und ich finde es besser, wenn sie irgendwas kann, weil dieser Das Gag, dass stimmt. Usagi gar nichts kann, der nutzt sich irgendwann auch ab. Und zu sagen, Wobei wir auch okay, genug Szenen ja. haben, wo sie irgendwas gebacken hat und dann alle Leute draufbeißen und ein sehr verzogenes Gesicht machen. Es Das haben wir gibt, auch. ja, es gibt auch die Szene, wo sie was kocht und dann speien die Leute Feuer oder sie selber Ja. speit Feuer. Das ist auch ein Curry, Ja. aber das ist, glaube ich, in der ersten Staffel das Abschiedsessen, Ja. bevor sie zum Deepwood Ja. aufbricht. Und Aber auf jeden Fall in der Curry-Party-Folge ist es dann ja dann so, ja. dass sie wird mehr oder weniger gezwungen und sie geht dann erstmal zu Ray, nee, zu Aha. Makoto und lässt sich beibringen, wie man Curry macht. Kriegt es dann hin und Mamoru wird eigentlich gefragt, ob er stattdessen machen kann, weil sie es halt nicht so gut kann. Am Ende, er kann halt auch nicht Curry kochen und dann machen sie es halt quasi zusammen. Und eigentlich finde ich die Symbolik irgendwie schön. Sie soll ihre Eltern mitbringen und sie bringt ihre Eltern Ja. mit. Die wissen nur nicht, dass sie ihre Eltern sind. Mhm. Und üben halt. In der ganzen Folge sehen wir die Curry-Party gar nicht selber. Das ist halt irgendein Schulfest, wo sie die Eltern mitbringen und alle machen Curry. Aber wir sehen nur, wie sie üben. Und diese ganze Spannung zwischen den beiden im Breakup-Arc. Das ist auch eine von den Folgen, wo ich immer relativ böse bin auf Mamoru. Weil er sie wieder behandelt, als sei sie in der, als seien sie wieder in der ersten Staffel. Und man überhaupt gar nicht sieht, dass er selber auch leidet. Das, in Ja. manchen Folgen im Breakup-Arc sehen wir das gut, in der sehen wir das gar nicht. Die Curry-Folge hat eine hat diese Supermarktszene, die berühmt geworden ist, weil sie in den Genau. Supermarkt gehen und dann Mamoru seine Reden schwingt von das, was für eine Säule der Menschheit der Supermarkt ist, weil er diese extrem hochwertigen Lebensmittel anbietet, bla. Und ich glaube, Mamoru liebt Essen auch etwas mehr, als er bisher zugegeben hat. Ja, das ist vor allen Dingen auch, ja, unter Usamamo-Shipper ist diese Folge auch total beliebt, weil sie ja beide aus Versehen quasi dieselbe Rede werfen und Ja. sagen und deswegen wird sie sehr gerne zitiert, wenn die beiden dann irgendwelche Dates in Supermärkten geschrieben bekommen. Das ist auch schön. Mir gefällt sowas. Ja. Ja, und ich mag auch, dass sie wirklich ein Curry hinkriegt. Und das ist schön. Ja. Und Aber ja, es zeigt auch wieder, dass Feste in den Schulen auch was sehr ja. Und da weiß ich Zentrales aber auch, sind. weil Ja. ich habe eine Zeit lang recherchiert über alleinerziehende Mütter in Japan, und über berufstätige Mütter in Japan und dass die Schule sehr, sehr oft die Eltern wirklich für solche Dinge haben will und das für manche berufstätige Mütter oder Eltern eben nicht so einfach ist und sie sagen, es ist unfassbar, wie viel Zeit die Schule erwartet, wie viele Stunden wir in der Schule verbringen sollen. Also da scheint Ja. sehr, sehr oft irgendwas stattzufinden, wo man die Genau. Eltern haben will. Und es klingt sehr schön. Also, als meine Kids so alt waren wie Chibiusa, gab es solche Dinge im Kindergarten, dass man abends hinging und was gemacht hat. Nicht ständig. Ein paar Mal im Jahr. Aber das war immer sehr schön. Wenn das andauernd stattfindet, irgendwelche Schulfeierlichkeiten, und man mehrere Kinder hat, man mehr Kinder als Elternteile im Umlauf hat, kann das viel Ja. werden. Aber es ist schön, weil sie haben ja Spaß. Es sieht so aus, als ob Chibiusa das wirklich mag. Da hinzugehen und es wichtig nimmt und es ist toll. Okay. Bälle. Bälle, weil das sind auch die Dinge, die ganze Episoden tragen. Und das wird immer so dargestellt, als wäre das eben ganz normal, dass man ständig auf Bälle geht. Aber Naja, das verändert sich. Das nehmen ist wir mal einen, beim wo es. allerersten Ball, Ja. den wir sehen, ist das noch ein Riesending. Ja. Nicht beim Princess D-Ball. Im Manga Genau. und im Anime benutzt sie extra den Transformationsstift, Ja. um sich in eine schöne Prinzessin zu verwandeln, um daran teilnehmen zu können. Ja, und es ist nichts vorgesehen, dass die da überhaupt sind. Sie müssen sich einschleichen. Genau. Ja, das ist im Manga ist Genau. es bestimmt auch irgendwie so, weil der Ball findet im Manga Genau. statt. Ich weiß aber nicht mehr, wie Genau. sie sich einschleicht, aber ja. Dort ist auch der Transformationspen und sie geht eben zuerst rein. Also sie wird einfach quasi einfach reingelassen, weil sie so aussieht. Und Ray und Amy haben ein bisschen mehr Probleme. Makoto und so gibt es Ja. da ja noch nicht. Das ist ja relativ am Anfang in der Serie. Und man sieht auch Kenji, der hat eine offizielle Einladung als Journalist und der sieht Usagi von der Seite und sagt, oh, so schön soll man. Sieht ein bisschen aus wie so Usagi, so eine schöne junge Frau soll sie auch sein. Irgendwann. Das ist so Das eine heißt, schöne nicht mal der Papa Kenji-Szene erkennt sie. eigentlich. Ja, Klar, man denkt sich, ja. warum erkennt er sie nicht? Aber auf der anderen Seite ist das so typisch Kenji, der ja keine Ja, Gelegenheit natürlich. auslässt, um über seine Familie das Beste zu reden und wie Ja. toll ist meine Frau, wie toll ist meine Tochter, wie toll ist alles. Also das ist schön. Ja. Ja, und für ihn ist natürlich Usagi immer noch sein kleines Mädchen. Das wissen wir ja auch aus anderen Episoden. Dass er mit dem Gedanken, dass sie mal groß und erwachsen wird, eigentlich nicht so gut klarkommt. Dass er damit hat er noch so seine Probleme und deswegen finde ich die Szene auch sehr schön, wo er mal eine erwachsene Frau sieht und sagt, so könnte meine Usagi werden und er hat kein Problem damit, sondern findet es gut. Ja, Da ist er noch das damit heißt aber versöhnt. auf dem Ball sehen wir sie noch quasi sich einschleichen und schleichen und verwandeln für. Später ist das Ganze relativ viel einfacher. Zum Beispiel einmal der Ball von diesem englischen Gentleman namens Edward, den wir in Ja. S sehen, den Wo dieser sie auch wieder betrunken gönnerhafte ist. Typ, ja, aber da sind sie tatsächlich Ja. eingeladen, wo dieser gönnerhafte Typ eigentlich Mamoru einlädt von der Universität aus. Das ist eigentlich einer für Studenten, für Austauschstudenten vor allen Dingen und wo alle dann irgendwie so ein bisschen quasi wie so ein Mixer nur als Ball. Ja. Wo einer die Jugend fördern will, irgend so ein Mensch, Genau, und dann ein paar junge genau. Leute Und einlädt. das ist eine dieser Szenen, das finde ich eigentlich ganz süß. Usagi und die Mädels haben alle genau ein Party-Outfit, das die immer wieder da anhaben. Bei Usagi ist es eben dieses rosa kurze Kleid, also knielange Kleid und Ja. schulterfrei. Das hat sie bei sowas immer dann. Das ist die schöne Folge mit dem Relativity-Pudding. Ja, eigentlich ist es süß. Ja. Relativitätspudding, ja. Da ist es süß, ja, Ja, wo wo man sie mit dann, einer wo. angeheiterten Usagi aber auch vernünftig umgeht Genau. und sagt, Usagi trinkt mal wieder, 15 Jahre alt Unabsichtlich, ja, weil sie nicht weiß, dass Alkohol im Punsch genau. ist oder in der Bowle. Genau, die Cocktails sind so süß und sie denkt, es ist alles Saft und sie trinkt sich einen an, weil sie sich Mut antrinkt, weil sie denkt, sie muss jetzt ganz viel Englisch sprechen und nicht versteht, Ja. dass Und dann die spricht sie Englisch. Austauschschüler in Japan Ja. vielleicht auch Japan sprechen, dann spricht sie Englisch und dann gibt es den Relativity Pudding, Lass uns den Ball wo kurz zu sie. Ende machen, dann springen wir nochmal zu Prinzessin Date kurz zurück. Ja, genau. Ja, aber das finde ich auch in Ordnung, weil dann eben, ich glaube, der Gastgeber oder irgendjemand sagt, bringt das Mädchen mal an die frische Luft oder kümmert euch mal um Ja, dieses Mädchen, das ja. offensichtlich zu viel hatte oder generell. Ja. Ich meine, er lädt fünf, ja, Ja. Ja. wer lädt Ja. 15-jährige Mädchen ein, um sie mit Studenten zusammenzubringen, ist noch eine andere Frage. Also wie das Ja. statt, aber gut. Ja. Andersrum gibt sie Scheinbar allen ist diesen es aber Sachen. schon so, also wenn irgendwo gefeiert wird, sowas, eine Art Party, dass man sich dann sehr, sehr schick anzieht für dieses Lass uns Studenten aus verschiedenen Ländern zusammenbringen und das hat ein Formalitätslevel, das hätte ich nicht erwartet. Wir müssen ja aber auch sehen, Ich hätte auch diese Jeans und ganzen, T-Shirt erwartet, ganz ehrlich. ja, wer, total ich auch, aber wer lädt ein 15-jähriges Mädchen ein zu so einer Party? Wir müssen diese gesamte Geschichte mit all diesen Situationen ja aus der Sicht des 15-jährigen Mädchen Das betrachten. ist richtig, das ist immer Und so, die ja. 15-jährigen Mädchen, In dem die Fall. fänden das so Ja, toll und auch ihren klar. Mädels gegenüber zu sagen, ich war da auf diesem Ball, Ja. ne? Also. Und die wollen da auch alle unbedingt hin. Ja, die wollen da unbedingt hin. Die wollen auch alle mit Haruka tanzen. Ja, und das ist verständlich. Ja, nochmal kurz zurück zum Ball von Princess D. Dazu hatte ich jetzt, ja, Die Kussszene haben wir, glaube ich, in anderen Episoden ausführlich besprochen, aber ich hatte dazu noch irgendwas zu sagen. Ja, weil wir da nämlich noch eine Rückblende bekommen auf den Maskenball im Silver Millennium. Ja. Den habe ich jetzt woanders separat notiert, das war nicht so schlau, aber das ist gehört zu dieser Ball-Episode, dass wer hat den Flashback? Mamoru, glaube ich. Nee, also ich glaube, oder ich beide? Glaube, das ist tatsächlich sehr viel später. Weil zu dem Zeitpunkt wussten wir noch nicht, dass die beiden Serenity und Demian sind. Ich glaube, die haben wir sehr viel später. Ich glaube, wir haben auf dem Ball ein Flashback, dass sie zumindest schon mal nicht getanzt haben. Wir wissen nicht, genau, wo und wie, aber dass es einen Maskenball gab. Ja. Und dass sich Mamoru da eingeschlichen hat, oder damals Endymion eingeschlichen hat, um mit ihr und mit ihr getanzt hat. Ja, wahrscheinlich kriegen wir die Backstory später. Kriegen wir die überhaupt im Anime oder ist das ein Manga-Ding? Die kriegen wir auf jeden Fall im Anime. Ah. Also wir haben diese Szene später, das ist in den letzten Folgen oder so, wo wir sie ja wirklich miteinander tanzen sehen und er sie ja auch warnt, dass sie eben das rausbringt und warnt, dass kurz das jetzt alles beginnt. Und ich finde das auch tatsächlich ganz süß, weil das ist die Anime-eigene und gibt es halt so im Manga, gibt es die Szene ja nicht. In-Universe-Erklärung, warum Tuxedo Mask aussieht wie Tuxedo Mask, weil das Outfit ist, das er anhatte. Ja. Bei diesem Maskenball. Dieser Anachronismus, dass man sich vor tausenden von Jahren anzieht, als wäre man auf dem Wiener Opernball. Ja. Das kann ich nur einfach ignorieren, weil dazu habe ich nichts Schmeichelhaftes zu sagen. Das ist einfach nicht schön, aber ich bin kein Fan von dieser Ästhetik. Und natürlich ist Mamoru ein großer Fan von dieser Ästhetik. Aber das hätte ich jetzt nicht in Silver Millennium verknüpfen müssen, weil diese Ästhetik ist bei uns kulturell anders verankert. Erklären wollen. Was ich schön finde, ist, wir haben den Maskenball in Seramio. Auch. Ja. Oder beziehungsweise den Ball generell. Und vor allem in der ganz neuen, in La Reconquista, ist es wirklich total süß. Der Höhepunkt eigentlich, einer der großen Höhepunkte, ist der Rückblick am Silver Millennium. Und sie geben dieser Sache endlos Zeit. Das ist so süß. Usagi hüpft im Unterhemd rum und sagt, ich weiß nicht, was ich anziehen soll. Ah, Endymion kommt, was tue ich nur? Und sie kriegt dann das Kleid von ihrer Mutter geliehen. Das ist so ein süßer Headcanon. Ihre Mutter umarmt sie, ihre Mutter wünscht ihr das Beste, ihre Mutter unterstützt auch diese Endymion-Geschichte. Es ist alles wirklich, wirklich süß. Und dann sind alle in schönen, langen, weißen Kleidern. Das heißt, wir haben ein Silver Millennium Outfit, das nicht die Schuluniform des 20. Jahrhunderts darstellt. Danke. Wir haben sehr schöne, lange, weiße Kleider für alle Senshi. Wir haben süße, süße Szenen, wie Usagi aufgeregt ist. Wir haben eine kleine Ami, zwei Saito-Achse, die beide unfassbar niedlich sind im Silver Millennium. Und ich bin kein Ami, zwei Saito-Shipper und die zwei in La Reconquista sind unfassbar. Jedenfalls, es ist richtig schön. Und wir haben den Ball, wir haben Endymion, wir haben die Warnung, es geht furchtbar schief. Queen Beryl im Kettenhemd und Panzer taucht auf mit dem Schwert in der Hand und macht diese Party nieder. Es ist klasse. Das ist die beste Party, die wir, glaube ich, haben. Naja, sehr dramatisches Ende und alles, aber es ist so. Die Details sind einfach so liebevoll und es wird nicht nur um der, sag ich mal, Ästhetik willen jetzt hölzern getanzt, wie es im Anime, im 90er Anime der Fall ist, wo sie wirklich wie die Aufziehpuppen tanzen und keiner weiß, was ein Wiener Walzer ist. Ja. Aber, weil der Wiener Walzer ist eigentlich extrem dynamisch und das wäre doch ein Traum für jeden Animator, mal einen Wiener Walzer zu zeichnen, oder? Anscheinend hat man da ausgerechnet gespart. Und das Problem hast du natürlich auf der Bühne in einem Musical nicht. Das ist ja da, um zu tanzen. Das heißt, die tanzen gar nicht mehr. Ja. Sie sind einfach noch am Anfang in diesem Stadium, wo man einfach nur aufeinander trifft und happy ist und dann geht es relativ schnell den Bach runter. Aber das ist ein Ball, den ich sehr mag, weil alle sind so süß und haben ihre schönen Klamotten an und die ziehen natürlich alle ihr Schwert, die Sailor Senshi haben eben ihr langes Kleid und ihr Schwert. Das ist so eine schöne Kombination. Und das ist, auf diesem Ball haben wir eben die Rückblende in der Princess D-Episode. Und wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob das wirklich in der Princess D-Folge war oder nicht viel später. Es könnte. Aber ja. Wir wissen auch nicht, wie oft sich Endymion eingeschlichen hat auf solche Festivitäten. Wissen ja gar nicht, wie lange die schon umeinander rumtanzen, im wahrsten Sinne des Wortes. Das könnten mehrere gewesen sein. Und es gibt auch schöne Fanfiction, wo Endymion mit seinen Chitano sich maskiert einschleichen. Und diesen Ball unterwandern, wo sie nicht unerwünscht sind. Oder zumindest, wo sie vielleicht, man könnte auch annehmen, sie sind eingeladen, aber niemand soll ja wissen, wer unter der Maske steckt. Aus welchem Grund auch immer scheint ein Halbmäskchen irgendwas zu maskieren. Aber ja, Bälle sind ja sowieso auch, Bälle sowohl im Silver Millennium als auch in Crystal Tokyo sind das Go-To für Settings in Fanfiction. Ja. Die lesen wir ja so häufig. Ja. Ich glaube, fast jeder hat schon geschrieben. Naja, klar. Leute treffen sich eben. Dafür hat man ja diese Festivitäten, damit sich getroffen wird. Dafür sind sie da. Also ich verstehe das vollkommen. Ich auch, total. Ich finde es auch schön. Ich lese es auch gerne. Damit sind unsere großen episodentragenden Feiern, glaube ich, vorbei, weil alles, was ich jetzt noch habe, sind sehr, sehr kleine Dinge. Hast du noch was Größeres? Ich glaube, ich habe nichts Größeres mehr. Nein. Also, ich habe jetzt noch 4 kleine, relativ spontane Festivitäten in PGSM. Es gibt was etwas Größeres, das ist die Abschiedsparty für Mamoru, wo tatsächlich Dekoration aufgehangen wird, wo er Usagi einlädt und ihre Freundin, weiß ich nicht, wahrscheinlich auch, aber jedenfalls, die wird ausgerichtet von seinem Freund Motoki, der dafür einen Raum dekoriert oder ja, in der Karaoke-Bar, und Mamoru und Hina wollen ja nach England zum Studium und es wird ein Abschiedsfest gefeiert. Es gibt sogar ein Wort dafür, ich habe es vergessen, aber er lädt spontan Usagi ein und so erfährt sie eigentlich, dass er geht. Ja. Und diese Party geht so spektakulär den Bach runter. Das ist, ja, weil Hina in dem Moment hört Motoki und Mamoru reden und Motoki sagt, warum willst du sie heiraten, wenn du sie nicht liebst? Und das ist für Hina natürlich in dem Moment ein sehr hartes Erwachen. Ja. Sie hat es lang geahnt, denke ich, aber jetzt hört sie es und läuft weinend raus. Und das ganze Ding ist gelaufen, diese Party, und Motoki hat sich extra so schön zurechtgemacht. Wenn ihr PGSM gesehen habt, wisst ihr es, er verkleidet sich als eine Schildkröte. Und um diese Party etwas aufzupeppen und hat den Schal von Makoto um den Hals und sieht für diesen dramatischen Anlass absolut unangemessen witzig aus. Leider viel zu lustig. Man kann es nicht gut finden. Man muss es gut finden, wie er aussieht, obwohl es völlig unangemessen ist. Also schöner Kontrast. Sehr schön gemacht. Sehr also sehr erinnerungswürdig. Und die Party eine selber weitere Abschiedsparty sehen wir nicht. Gibt es aber auch. Ja? Und zwar für Chibiusa. Im Anime haben wir, wo alle ja auch wieder, da ist quasi das Größte, da sitzen, ja, stehen sie alle aufgereiht in Mamorus Wohnung. Das ist das allererste Mal, dass wir die Front sehen, wo seine Küche dahinter ist. und wo sie alle da ihr Geschenke gemacht haben. Usagi hat ihr zum unter anderem diesen selber genäht, diesen Rucksack, der aussieht wie ein Hase. Den kriegt sie zum Abschied? Ich dachte, den kriegt sie zum Abschied. Nee, den kriegt sie zum Abschied. Später benutzt sie ihn nochmal. Sie kommt ja quasi wieder. Aber das ist die letzte A-Folge, glaube ich. Das finde ich, den Rucksack finde ich ja sehr, sehr schön. Ja, ja. Den sehen wir wieder. Den sieht sie immer, in S kommt er nochmal vor. Das ist auch aber wieder so ein Beispiel für was Usagi kann, was nicht perfekt aussieht, aber funktioniert. Genau, alle sagen, es ist ein Bärchen. Aber ich finde, es sieht perfekt aus wie ein Hase. Ich finde auch. Und vor allem, haben diese Leute schon mal einen Rucksack genäht? Ja, genau. Es ist nicht so einfach. Genau. Aber ich finde es auch sehr süß, weil man sieht dann eben ihre ganzen gepflasterten Finger. Ja. Okay, noch eine Also. Und Und der hat sogar dieses, das finde ich eigentlich das Süßeste an diesem Häschenrucksack. Der Häschenrucksack hat ihr Lieblingsoutfit an, als sie ganz klein war. Oh, okay, das ist Ja. total süß. Ja. Das ist total süß. Ja, das schreibe ich mir sofort auf, weil ich sammle ja immer noch die noch mehr Beispiele für die handarbeitenden Senshi-Episode. Die werde ich allein aufnehmen, weil da wird sowieso niemand anderes zu Wort kommen, wenn ich anfange über. Nein, ich habe noch niemanden gefunden, der sich dafür begeistert, aber es ist okay. Weil wir werden wahrscheinlich auch Cosplay-Episoden aufnehmen noch oder sind zumindest schon geplant mit Simone Bauer und da passt das gut. Und deswegen müssen wir natürlich schauen, wo immer. Und es ist eben schön in der Handlung drin. Nicht so wie Minako sitzt im Zimmer und strickt, sondern es hat ja, eine Szene. Aber daran, das ist heute nicht unser Thema. Wie gesagt, man muss mich stoppen. So, der nächste auf der Liste. Ich habe drei sehr, sehr spontan gefeierte, vollkommen unvorbereitete Dinge, die man innerhalb einer Minute beschließt. Und zwar in TGSM wird Ikuko gescoutet als ein neuer Reality-TV-Star oder für so eine Game-Show. Jedenfalls, sie soll die Action-Hausfrau sein in einer neuen Action-Hausfrauen-Serie. Und Minakos Manager, die kennen sich, diese aus der Schule, die waren wohl in derselben Theater AG und er kommt auf sie zu, ob sie da Probeaufnahmen machen will und Usagi platzt rein und kriegt das mit und als sie zusagen, also als die Vereinbarung steht, ist Usagis Reaktion: Jetzt wollen wir feiern, wir holen Sushi. Und es wird dann wohl wahrscheinlich gefeiert, aber das ist einfach so spontan, das feiern wir jetzt mit schönem Essen. Und wirklich Das finde ich schön. Party! Und ich glaube, wenn Usagi und Ikuko gute Laune haben, dann passiert sowas sehr schnell. Ja, das finde ich sehr schön. Und alle sind sehr happy und dann wird das feierlich begangen, einfach so kurz spontan. Und das haben wir oft. Und das finde ich richtig schön. Und auf diese Party wird eben wahrscheinlich viel gelacht und viel gegessen und das gefällt mir. Wir Das haben in stimmt. der vierten oder fünften Episode eine spontane Party. Ich glaube, sie nennen es Party. Usagi, Naru und Ami übernachten bei Usagi. Ami ist eingeladen, um warm zu werden mit Usagis Freundinnen, speziell Naru, weil sie möchte eine gute Freundin werden, obwohl es ihr wahnsinnig Stress bereitet, nett zu sein, zu lächeln, Heititai zu machen und alle diese Mädelsdinge, die ihr keinen Spaß machen, hier mit einem gekrampften Lächeln mit durchzuziehen. Und das ist schon so. Da sieht man eine Montage, sie donnern sich auf mit zu viel Make-up, sie singen Karaoke, sie hüpfen durchs, also Usagi hüpft. Ich weiß nicht, ob die anderen hüpfen, aber ja, es ist so Musik tanzen und so. So, es ist eigentlich, ich würde sagen, es ist so ein Halbding so. Es ist noch nicht ganz eine Party, aber es ist auch nicht nur, wir sitzen rum und spielen Karten. Und das ist so ein spontanes Ding. Und Usami wird's, ne, Ami packt es nicht. Nach ein, zwei Stunden Usagi und Naru im Overdrive kippt Ami schlichtweg um. Weil sie sich zwingen muss, das gut zu finden und es wird dann so aufgelöst, dass Usagi ihr sagt, du brauchst einer Freundin, darfst du nicht vorspielen, du musst ehrlich sein. Und Usagi und Naru akzeptieren dann, dass Ami am nächsten Tag wieder auf Distanz geht. Es ist okay. Aber ja, also diese Party ist auch ein bisschen katastrophal, weil eben Ami da. Und es wird nicht so explizit aufgelöst, wie ich es gerne hätte, weil eben zum Schluss, als Usagi sie sich um sie kümmert, um Ami, die sie hingelegt hat, ihren Tuch auf die Stirn und sagt, ja, Freundinnen dürfen sich nicht anlügen, an der Stelle bricht die Szene ab, noch bevor sie ihr sagt, es ist okay, wenn du bist, wie du bist. Das sehen wir und das müssen wir erschließen, aber ich hätte es gern gehört. Weil in dem Moment ist es nur ein Vorwurf, der im Raum steht, meiner Meinung nach. Und jemand, der so ängstlich ist wie Ami, würde in dieser Situation vielleicht eher den Vorwurf hören und nicht die Ermutigung, sei doch wie du bist, sondern du hast was falsch gemacht. Insofern, Es ist eine gute Auflösung, weil wir kriegen nochmal zwei Episoden später mit dieser Naru-Ami-Rivalität und die werden auch sehr, sehr gut. Da geht man auch sehr tief rein in diese Gefühle und es wird auch gut aufgelöst. Und zwar von Naru und Ami selber. Die brauchen nicht Usagi als die, als das Sozialgenie sozusagen, die mit allen Freunden, die alle Freundschaften stiften kann, sondern die kriegen das selber hin. Das ist immer schön. Und dann haben wir auch eine Party mit einer Montage. Die ist richtig toll. Und zwar haben wir in PGSM sehr früh eine Re-Makoto-Achse. Die kriegen in Episode 8 schon eine eigene Folge. Und dann kriegen wir eine Party mit Rei und Ami später noch, die aber auch von Makoto ein Stück weit, also das ist eine Doppelfolge im PGSM. Ami und also die Ami und Rei werden nachts, gehen nachts raus, jagen Yomas und werden dabei von der Polizei überrascht, wie sie dann in ihrem normalen Schülerinnen-Outfit nachts durch die Gegend gondeln, werden von der Polizei nach Hause gebracht. Es kommt bei den Eltern nicht gut an. Rei kriegt den Ärger ihres Lebens mit ihrer, sie kriegt einen riesen Ärger mit ihrem Vater und die beiden brüllen sich an. Ami kriegt Ärger mit ihrer Mutter, weil die Mutter sagt, ich habe festgestellt, dass du auch nicht mehr regelmäßig zur Lernschule gehst und du lässt, deine Lehrer sagen, du lässt nach und alles und du musst die Schule wechseln. Ich habe den Eindruck, du hast keinen guten Umgang in dieser Schule. Ami verstummt völlig, macht völlig dicht, läuft weg, kann nicht mehr. Die beiden, Rei und Ami, treffen sich im Karaoke-Hauptquartier und bleiben da über Nacht, ohne ihren Eltern was zu sagen, verkriechen sich dort. Makoto hört davon, dass Rei jetzt über Nacht hierbleiben will und sagt, ich bring dir was zu essen. Und dann bringt sie wirklich dieses mehrstöckige Party-Bento, mit dem sie die gesamten Senshi inklusive Usagi-san gekriegt hätte. Und sagt, ach ja, ich hatte Zeit, warum denn nicht? Und sie selber bleibt sogar, Makoto überredet sogar Motoki, dass sie diese beiden im Auge behalten darf, indem sie über Nacht dort im Mitarbeiterzimmer sitzen darf. Und Motoki bringt Motoki damit ein bisschen Schwierigkeiten. Sie sagt, Mädchen, in deinem Alter dürfen wir nachts hier eigentlich nicht. Und sie sagt, hey, ich will hier nicht rummachen mit dir. Ich will nur einfach die beiden im Auge behalten. Also sie haben so einen kleinen Verlegenheitsmoment, auch süß. Ja. Und dann sind Rei und Ami da unten die ganze Nacht. Und es wird ihnen langweilig irgendwann. Und sie beschließen, hey, Party. Und das Gute bei Hey, Party ist, sie haben ihre Verwandlungshandys. Und dann... Reis Verwandlungshandy, das wissen wir aus früheren Episoden, ist sehr vernünftig. Da ist ein Feuerwehrmann drin, Polizei etc. Und sie sagt, ja, das ist eben für unsere Senshi-Aufgaben. Ich mache das hier nicht zum Spaß. Aber jetzt haben sie inzwischen im Lauf der Monate ein bisschen nachgetankt auf ihren Handys und sie haben witzige Sachen. Und sie können sich dann verwandeln in alles Mögliche. In Kampfnonnen, in süße Viecher... wo sie die Kikurumis tragen und sie haben viel, viel Spaß mit 1000 Verkleidungen, sie werfen mit, sie machen eine Kissenschlacht, sie hüpfen, also es wird sehr viel gehüpft. sie posieren für die Kamera, ich gehe davon aus, sie werden Selfies machen. Und das ist was, Rei ist kein Partymensch, Ami ist kein Partymensch. Beide sind auch in einer sehr unterschiedlichen Situation, weil Rei sofort ihren Ärger rausbrüllt und Ami kriegt nicht einen Ton raus. Und sie reden auch darüber vorher schon, dass sie sich gegenseitig bewundern, weil Rei sagt, ja, ich lass meinen Ärger raus und es bringt gar nichts, weil wir nur zusammenrasseln und es ändert sich nichts. Und sie bewundert eigentlich diese liebevolle Beziehung, die Ami mit ihrer Mutter hat. Und Ami sagt, ja, aber ich bewundere dich, weil du was sagen kannst. Und so kriegen wir eine Rei-Ami-Freundschaft. Und das Schöne im PGSM ist, dass wir wirklich Episoden haben, nur für die Senshi, die nicht Usagi thematisiert sind. Und diese Party trägt nicht die Handlung. Die Handlung ist der Konflikt mit den Eltern. Der wird in dieser Doppelfolge, eine ganze Doppelfolge für den Konflikt mit den Eltern. Wie ist das, wenn du nachts rausgehst und erwischt wirst? Und wie gehst du mit dem Ärger um, den du kriegst? Ja. Und eine gute Folge, also der Realismus im PGSM, den mag ich sehr. Und auch, wie die Eltern damit klarkommen, dass die Kinder dann eigentlich gehen und über Nacht weg sind. Die sehr unterschiedlich damit umgehen. Und es charakterisiert die Eltern hier in einer kleinen 5-Sekunden-Montage. Die Mutter, die sich durch ganze Alben von, also Amis Mutter hat in Amis Zimmer wirklich Berge von Fotos von den Freundinnen. Sie hat zumindest, sie kennt ihr Amis Leben nicht, aber sie kriegt eine Ahnung davon, was Ami eigentlich tut, weil die beiden eben noch ihr Leben irgendwo teilen ein Stück weit. Und Rays Vater hat ein einziges Kinderbild von Ray und das ist alles. Und daran hält er sich praktisch die ganze Nacht fest. Und das sind auch schöne Details, das sind liebevolle Details. Party selber ist eigentlich nur, man sieht auch mal Ray albern hüpfen, das haben wir und Ami, und das gönnt man ihnen in dem Moment eben auch. Dieses gegenseitig, ja, es ist so ein schöner Vertrauensmoment und sie haben Spaß miteinander. Und ob sie Spaß hätten, wenn alle anderen dabei wären, vor allem Minako, ist eine andere Frage, aber in dem Moment haben sie den. Und ich mag diesen Zweiteiler sehr gern und ich mag diese Szene sehr gern. Und das ist jetzt die letzte, die ich habe. Ja, generell, ich habe auch keine andere, aber generell muss ich sagen, ich mag die Fire Nin Senshi total. Ich mag die Fire Nin Senshi so sehr, dass ich mal gezählt habe und in 11 meiner mittlerweile 20 auf Fanfictions habe ich Partys irgendeiner Weise versucht, vor allen Dingen auch mehrere in einer Geschichte. Und ich habe alles dabei. Ich habe Hochzeiten, ich habe Geburtstage, ich habe bei mir feiern Veranstalten Motoki und Natsuki, Naro und Reika sehr viele feiern bei sich zu Hause. Ich habe also alles mögliche. Ich habe Bürofeiern, ich habe quasi nach Arbeit feiern. Ich habe Ja, das alles stimmt. Mögliche dabei. Ja. Ich schreibe die sehr, sehr häufig. Das heißt, irgendwas wird mir daran gefallen. Ja. Die Senshi, oft auch leicht betrunken, in irgendwelche soziale Situationen Bei mir ist findet. es ein bisschen ambivalenter, weil ich auch Feiern gegenüber ambivalenter bin. Es gibt Feiern, die ich total liebe, und es gibt Feiern, wo es mir schnell zu viel wird, wo ich dann wie Ami eigentlich lieber ein Mathebuch hätte oder vielleicht ein anderes Buch, aber wo ich an meine Grenzen komme. Und an dem Punkt bin ich im Moment, wo viele Feiern, dadurch, dass ich bei schlechter Gesundheit bin, eben sehr schnell sehr anstrengend sind. Wenn ich hingehe und Spaß habe, ist es gut, aber das habe ich eben nicht immer und das ist nicht garantiert. Und Aber ich habe ja auch ich mag es kulturelle aber Feiern schon. dabei. Ich habe ja auch die Ja, Familienfeiern und und die dementsprechend schreibe ich es auch nicht so oft. Hanami. Ja, muss ich sagen. Und die Weihnachten, die Neujahrsfeiern sind ja auch Ja. alle dabei. Ich glaube, ich habe nur eine Hochzeit geschrieben, sonst nix. Keine Ahnung. Weil ich oft Re schreibe. Und Re weiß ich nicht, ob die sich wirklich mit Werf in jede Party stürzen würde. Die Ja, das Anime-Re stimmt. schon. Usagi macht es anders. Ja, du schreibst mehr Usagi-zentrisch, das ist klar. Dann ist es das Ding natürlich für Usagi, logisch. Usagi würde jeden Abend feiern mit ihren Mädels, glaube ich. Na, Und dann das haben wir kann ich mir alle. aber auch vorstellen, dass die oft, wenn sie nicht gut drauf sind, die Mädels sich anrufen und sagen: Lass uns mal heute Abend ein paar Filme schauen, wir machen uns was Leckeres zu essen. Also Makoto macht uns was Leckeres zu essen. Wir haben einen schönen Abend. Und dann, vielleicht wird dann, ja, also so eine niedrigschwellige, spontane Sache. Ich denke, das Glaube ich könnten auch. wir sehr viel haben. Vor allem, wenn sie nicht mehr zusammen in die Schule gehen. Vielleicht haben sie auch die Zeit, wo sie sich regelmäßig treffen, dass sie sagen, an dem Tag Mädelsabend oder an dem Tag gehen wir zusammen irgendwo hin und machen was. Ja, essen, trinken, was immer. Gehen mal abends weg oder treffen uns bei jemandem. Und was ich immer schade finde, ist, ich hätte gern mehr gesehen, wirklich, wie die eigentlichen Feiern ablaufen. Naja, wie gesagt, wir sehen das ja ein Wir bisschen, sehen es oft bei den kleinen, dass sie. spontanen Feiern, wenn sie zusammensitzen. Und bei den großen Feiern hat es mir ein bisschen gefehlt. Aber wir sehen schon ganz schön viel. Wir sehen relativ. Und Also es ist vor auch ein allen Dingen, wie gesagt, wir sehen halt diesen Shift. Ich meine, ja, das ist auch wieder durch die Brille, darf man nicht vergessen, durch die Brille einer 15-Jährigen, 14, 15, 16-Jährigen, wie wir das sehen. Wir sehen Schulfeste sehr viel ausgelassener und lauter und größer als viele anderen Feiern. Also tatsächlich gerade dieser Ball auf dem Schulfest. Da sehen wir ja sogar Mamoru mit Usagi und Chibiusa tanzen, quasi im Dreierkreis. Total niedlich. Aber Und so wenn. ausgelassen tanzen, sehen wir die, also fast schon so ein bisschen Disco-Club-artig, nur dass es halt ein Schulfest ist, sehen wir die auf keinem Ball. Das heißt, ja, das ist halt auch so ein bisschen anderer Shift. Da sind sie auch auf ihrem eigenen Territorium, die Mädels, und gehen nicht auf andere Leute's Bälle. Ja, nein, das stimmt gar nicht. Das ist ja die Folge, in der sie eigentlich bei Mamoros alter Schule sind. Ah, okay. Gut. Und bei mir haben diese Schulfeste nicht den allergrößten Eindruck hinterlassen, sodass ich rückblickend mal nicht mehr sagen konnte, ist das jetzt ein Schulfest oder ein Straßenfest oder ein anderes Fest. Ja. Aber ja, leuchtet mir völlig ein, dass es eine große Sache ist. Also sie feiern viel. Fazit, sie feiern sehr, sehr viel. Ja. Und ich finde es schön zu sehen, wie das einfach auch so ein kleines bisschen anders ja ist als bei uns. Damit haben wir jetzt wirklich zwei komplette Episoden mit Festen und Feiern gefüllt. Und wenn jemand noch eine einfällt, flechten wir das gern auch noch in weitere Episoden ein. Also ihr könnt euch ruhig melden und sagen, wenn ihr noch eine Party oder Feier habt, die wir übersehen haben. Das könnte vor allem für Seramiu der Fall sein, wo ich nicht alle. Ansonsten haben wir aber auch noch ganz viel anderes kulturelles Japanisches, was wir in der Serie ja noch. Da freue ich mich auch drauf. Und das sind, da haben wir auch schon weitere Episoden geplant. Okay, dann war es das für heute. Ich bedanke mich bei dir, Flora. Ich danke dir. Dann bis zum nächsten Mal. Achso, sag noch, wo man dich findet. Man findet mich auf Tumblr, auf Fanfiction und auf AO3 unter dem Namen Flora One. Genau dort. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann, ciao. Das war's für heute von Mondsteinflug. Wir freuen uns über Kommentare und Fragen von euch. Ihr könnt auch mitmachen. Wir sind auch immer auf der Suche nach neuen Gästen. Unsere Gäste können ihre eigenen Themen mitbringen. Schreibt uns eine E-Mail an mondsteinflug@froschmeck.net oder kommentiert auf unserem Tumblr-Blog www.mesomondstein.tumblr.com. Das Copyright für diese Episode liegt bei Meso und Rusty. Ihr dürft die Episode gratis hören, downloaden, behalten und verbreiten. Ihr dürft sie nicht weiterverarbeiten, nicht behaupten, dass sie euch gehört und kein Geld mit ihr verdienen. Bis zum nächsten Mal für Liebe und Gerechtigkeit, Mondstein, Flieg und Sieg!